Cashflow durchs Dope verticken, Cash mit Narkosemitteln. Cashflow durchs Abernten, lassen von Coca-Büschen. Cash auf den Pokertischen. Kid, ich bade in Cash. Du siehst mich oft im Moos versinken wie Homer Simpson. Ich verliere Cash in den Sofaritzen. Ja, das verliert man schnell mal aus den Augen wie Monatslinsen. Cashflow durch Drogenküchen. Deine Ho hat nach nem Deepthroat ein ca. 2,50 Meter breites Joker-Grinsen. Ratatatata, machen die Patronenhülsen. Wenn du mal ganz oben bist, dann auf meiner Todesliste. Fresse, keine Lust lang zu quatschen. Halt dein Maul, sonst zwing ich deine Mama im Puff anzuschaffen. Was soll Mitleid sein? Ich hab kein Bewusstsein dafür. Zieh diese Bitch an den Haaren durch die Puff-Eingangstür. Sie winselt und wird panisch, kreist sich weinend an die Tür wie Kate Winslet in Titanic. Doch kriegt Pimpslaps, bis sie nachgibt und sich ficken lässt für Bares. Solang bis alles inklusive Zinseszins bezahlt ist. Im Business gibt's nichts gratis. Silberne Ferraris glänzen wie der Eiffel Tower. Coming soon, ZAT4, Rise to Power.